Hallo und herzlich willkommen zum vierten Audiokommentar des Conancasts. Heute geht es um den 17. Film mit dem Titel Detektiv auf hoher See. Wir wollen uns heute gemeinsam die DVD-Fassung des Films anschauen, unsere Kommentare dazu abgeben und ihr könnt live dabei sein. Das heißt, ich werde gleich natürlich meine heutigen Gäste vorgestellt haben, einen Countdown starten und dann, wenn der Countdown beendet ist, drückt ihr beim Film auf Start und hört dann zeitgleich zu diesem Film unsere Kommentare zu den entsprechenden Szenen und was wir denn sonst noch zu dem Film zu sagen haben. Vorab, aber wie gesagt, möchte ich meine heutigen Gäste vorstellen. Da ist zunächst mit dabei Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, willkommen an Bord. Dann begrüße ich unseren Stargast. Hallo Kevin. Ja, hallo und einen wunderschönen Filmabend wünsche ich. Und zu guter Letzt unser vierter Teilnehmer im Bunde, das ist Lukas, den ihr schon aus dem letzten Jahr vom Audiokommentar zu Film 16 kennen dürftet. Ja, guten Hallo, Lukas. Abend. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder dabei zu sein und mit euch zusammen den Film durchzugehen. Und dann möchte ich euch noch viel Spaß wünschen. Genau, also eine ähnliche Besetzung wie bei Film 16 heute am Start oder auf dem Boot, kann man ja auch sagen. Zunächst noch der Hinweis darauf, wie häufig wir den Film denn schon gesehen haben, damit ihr in etwa unsere Kenntnisstände einschätzen könnt. Da mache ich direkt mal den Anfang. Bei mir ist es recht einfach. Ich habe den Film noch gar nicht gesehen, sondern werde ihn heute mit euch Premiere schauen und bin ganz gespannt schon, wie was denn im Film so alles vor sich geht. Hat ja schon einiges gehört von Kevin, Olli und Lukas, die den Film ja schon mehrfach gesehen haben. Ja, wie oft habt ihr denn schon gesehen, den Film? Ja, also ich habe ihn zweimal gesehen. Einmal zusammen mit Kevin auf der Animagic in Bonn, damals noch mit japanischer Synchro und deutschem Untertitel. Und dann jetzt gestern Abend das erste Mal auch mit deutscher Synchro. Ja, also ich habe den Film zweimal gesehen und 5 Minuten. Einmal, als er frisch rausgekommen ist mit deutschem Untertitel, nicht auf der Animagic, sondern zu Hause. Und das zweite Mal natürlich mit deutscher Originalfassung, mit deutscher Synchro. Und das andere Mal war auf der Konichi, auch mit, also dieses Jahr der Konichi. Es waren aber nur 5 Minuten, weil da die Orga nicht so tolle war. Und da bin ich dann vorzeitig wieder aus dem Videosaal gegangen. Und da waren es dann halt dementsprechend nur 5 Minuten. Ja, das kann ich überbieten, denn ich habe ihn zweimal gesehen und 15 Minuten. Einmal mit Olli auf und Bianca, die heute nicht da ist, auf der Animagic mit japanischen Tonspur und deutschen Untertiteln. Dann auf der Konichi mit einer deutschen Synchronisation 15 Minuten. Der überfüllten Räume und dann zu Hause am 1. November war das, glaube ich, auf DVD oder am 31. Oktober, ich weiß nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall alle 3 Male grandios. Gut, dann wisst ihr ja, auf welchem Kenntnisstand wir uns alle befinden und dann starten wir auch schon direkt den Film. Das machen wir in 3, 2, 1, Start. Oh Gott! Ratter, ratter, ratter! Bluescreen? Oh, kaputt! Oh mein Gott, er startet noch nicht. Jetzt startet er. Ah, da faltet. Ein Origami faltet. Aha, Ich kriege jetzt TMS. Ist ja eine neue Animation. Seit Film 15 oder 16, ne? Ich glaube, 16 war das erste Mal mit der 16, neuen. 16, ja. Vorher waren ja die Delfine da, die da so durchs Bild geschwommen sind. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Das ist kein Delfin. Nein, das ist kein Delfin. Das ist ein... Ja, ein Wachmann. Polizist sieht danach aus. Ja. Ah, echt? Und was ist das? Beginnt ja schon ähnlich wie Film 15, wo ja auch der Toma da den... Tome? Nee, der Junge. der Junge, der da genau, vor dem Täter ist auch geflüchtet gerannt, ist. Ja. Beginnt ja wieder so ähnlich. Aber auch ähnlich gut. Oh, eine Bombe. Ja. Und wir wissen sofort, es handelt sich um einen Film, es ist eine Bombe da. Den ganzen Plot ist verraten. Es wird wahrscheinlich... Wir schauen seit, eine Minute schauen wir und wir haben schon alles was wir wissen müssen, erfahren hier. Also. Es wird nicht die einzige Bombe bleiben, vermute ich. Handy von Oni? Nicht. Ein Entferenkan. Von einem internationalen Nachrichtensender. NNN. NNN, ja. Ja, deutsche Synchronisation sofort erkannt. Alle sind wie immer, bisher. Ah ja? An die Ferne rennen, ja, oder an, ja. Ja. Das waren vor allem Szenen, gerade solche wie von Colin, die, wenn man sie gemeinsam angeschaut in der Halle, wo alle mitgelacht haben und, also grandios. Ja. Vielleicht Olli weiß ja, du noch, ne, auf der Animagic, fabelhaft. Die Atmosphäre war unschlagbar. Was war das jetzt Was war das für ein Feature an seiner Uhr? Das ist neu, oder? Ja, das ist neu, aber ja, das kommt gleich noch. Genau, wird noch erklärt gleich. Ja, spoilert nicht alles. Ah, okay. Du hast gefragt. Und der Professor ist auch mit dabei. Wie sollte es auch anders sein? Ah, Ai war gar nicht bei den Detective Boys. Okay. Die ist ja öfter mal bei dem Professor in den Filmen. Ja, jetzt muss er aufpassen, dass er nicht zu viel isst. Ja. Das ist schon ein komisches Gefühl, nach einem Jahr mal wieder einen Conan-Film zu schauen. Haben wir ja nicht alle Tage. Ja, nee. Vor allem auch die deutschen Stimmen mal wieder zu hören. Ja, auf jeden Fall. Ja, das hat eine große Zeitspanne. Ich habe mich, als er das erklärt hat, voll auf dieses Schild konzentriert. Ja, weil ich denke, irgendwas mit dem Schild hat es bestimmt zu tun. Ah. So, Schild schützt irgendwie bestimmten Körperteil. Ich finde seltsam, dass es 4 Vorschläge sind. Waren doch immer, oder? Ja? Ich weiß, okay. Ich glaube 3, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich auch. 3? Ich weiß es nicht mehr. Aber so ein Quiz-Experte bin ich nicht. Ja, aber schon schwierig, dieses Quiz auch wieder nachzuvollziehen, ne? Ja, darum schaut am besten in euer Booklet, dann wird es euch näher gebracht. Wie immer ein Wortspiel, genau. Genta hat's erkannt. Und los geht's. Genau. Julia, meinen Fabian Heuwitz, alle dabei, alle dabei. Naja, es ist ein Smartphone. Keine Handys? Warum das nicht? Damit der Film spannend bleibt am Ende? Ja, das hat einen logischen Grund, ne? Ich meine, so ein Aegis-Kriegsschiff ist ja, wie gesagt, von höchster Geheimhaltung. Und dort Bilder oder Videos. Ja, es wird nachher nochmal erklärt, genau, ja. Mit Geheimhaltung und so, wird nochmal erklärt nachher, ja. Man kann ja mit den Smartphones heutzutage alles aufnehmen. Ja. Und das Schiff kann ja auch mehr, als man denkt, wie Conan zu spüren bekommt. Aber auch wunderschön animiert, muss man sagen. Auch den Center, als zum Beispiel in Film 16. Ja, in Film 16 war vieles übertrieben. Ja. Inoue. Wie immer ohne Längsstrich, aber... Und jetzt sind die Untertitel gelb. Skizze des Innenraums oder was da stand. Ja. Ja, wie immer. Ja, aber im letzten Film haben sie mal zwischen gelb und weiß gewechselt. Ja, sein Name war vorher auch in weiß da. Weiß? Nein. Weiß sind immer die Namen und so. Aber die Untertitel, die sind immer gelb. Verstehe ich nicht, warum man da unterscheidet. Man muss beides lesen können. Ja, also Untertitel wurden bei Kase abgestimmt in der Umfrage. Die hätten ja auch diese schönen Boxen machen können, wenn die Namen kommen. So wie beim Anime immer, wenn ihr euch erinnert. Machen sie leider nicht, ja. Schade. Ja, ja. Immer wird ran angeflirtet. Diesmal von Mitsuhiko. Mann. Ja, Kokoro pennt mal wieder die ganze Zeit. Wow. 5 Uhr morgens und 5 Uhr abends. Aha. Ich finde, an dieser Stelle hatte ich das Gefühl, dass es leiser wurde vom Ton. Geht euch das auch so? Ein bisschen, ja. Noch nicht. Ich vermisse ganz stark das Intro von Detektiv Conan. Kommt gleich. Immer später. Ja, man muss erst mal. Ja, die kleine, der kleine Vorspann ist halt immer dabei, ne? Mensch, ihr habt alle den Witz verpasst. Naja. Muss ich den Film nochmal schauen. Ja. Am besten ohne uns. Wird eh passieren, also den Film. Filme von Detective Conan kann man ja zigmal schauen. Für die einen kleinen Spaß. Außer die kalten Filme? Was? Ah, jetzt geht's los. Ja. Ich fand den Übergang dort zum Intro wirklich echt schön gemacht, ne? Ja. Das stimmt. Und wie immer, immer seit 14. Und ich finde das Intro auch einfach nur genial. Nach wie vor. Ist immer das gleiche, aber trotzdem genial. Also die Animation am Anfang eben mit diesem eigenen Kriegsschiff fand ich super gemacht. Das Jahr. Ah, okay. Da muss man sich mal fragen, nehmen die eigentlich, wird das einmal aufgenommen und dann jeweils... Einmal aufgenommen, ja. Einmal aufgenommen. Am Ende hört man, dass die Stimme anders ist. Da haben sie noch was Neues. Ja, ja klar, weil ja die weitere Geschichte dann anders ist, seine Vorstellung, seine eigene. Genau. Ja klar, Tobias Müller, der Arme hat mehr zu tun. Kostet auch Geld. Ja, natürlich. Warum sollte man ihn dafür bezahlen, dass er 17 Mal dasselbe sagt, wenn man es einmal nehmen kann? Ja, so kann man sparen, ne? Und jetzt hat sich die Stimme verändert. Jetzt ist neuer Text. Ja, aber der kam ja auch schon mal vor. Ja, man hört, er ist hochgepitcht. Also ja, relativ neuer Text, ja. Das erklärt er inzwischen auch nicht mehr. Wer den Film jetzt noch nicht kennt, also ganz neu einsteigt, der weiß nicht, worum es geht. Er ist aber auch faul geworden. Erklärt nicht mehr, was er da für Gadgets hat. Ist schon vorausgesetzt. Aber der Fußballgürtel, der ist auch schon recht alt. Obwohl die Fans des deutschen Anime den noch nicht kennen. Der Fußballgürtel war doch bei Itakura, genau, oder? Genau, im Itakura-Fall bekam er den. Also nicht mehr im deutschen Anime. Nee. Direkt danach. Ich weiß nicht, das mit der Uhr eben, mit dem USB-Stick, das finde ich ein bisschen zu viel des Guten. Ja, aber nicht mal USB 3.0, ne? Also technisch voll weit hinten, der Angerser. Hat keine Ahnung, der Mann. Nicht mehr mit der Zeit gehen kann er. Schwärm. Wer war er nochmal? Detektiv Kanan. Ah, okay. Oh. Kleine Kinder, naja. Die sind wirklich klein. Aber Genta ist erstaunlich groß, fällt mir gerade mal auf. Ja, das fällt dir jetzt auf, ja? Wo wir den 17. Film anschauen, fällt dir das auf? Ja, wer schaut denn so oft auf die Detective Boys? Bisher waren sie nie so wichtig. Falls ich dich beruhigen kann und spoilern kann, auch dieses Mal werden sie nicht so wichtig sein. Das darfst du gerne sagen, ja. Ja. Feuer! Ja, erinnert an Schiffe versenken, ne? A5. Aber das hat mich echt Kaka. Direkt so an Battleship erinnert, wo der Kinofilm in 2012. Battleship. Mich ein bisschen an Top Gun. Vielleicht weiß Philipp, was ich meine. Ja, wie in einem Spiel. Ziemlich brutal hier. Kein Wunder, dass erst ab 12 freigegeben ist. Ja. War nicht mal Ich hab gehört, es war an der Schwelle zu 16. Ja, zum Glück nicht geworden. Das wäre es noch gewesen. Naja. 6 hätte ich genommen. Also am 16, stell dir vor. Dann ist in der Zielgruppe. Der Markt ist auf einmal so klein. Ja. Wobei natürlich auch unter 12-Jährige höchstwahrscheinlich Detektiv Conan schauen und kennen. Mit Sicherheit. Ja, aber den Film kaufen müssen dann unter Umständen andere Personen. Ja, ich denke mal... Ja, darum geht's ja nicht. Das FSK-Logo ist ja dazu da, dass man den gar nicht schaut, wenn man unter 12 ist. Oder habe ich was missverstanden? Ja, eben. Ah, okay. Aber Eltern kaufen den ja für die Kinder... Ja, um den Film dann gemeinsam mit ihnen zu schauen. Ja, okay. Ja... Im besten Fall, ja. So ist es gedacht. Also wir gehen ja hier von... Ja, eben, genau. Wie es dann am Ende aussieht, weiß niemand. Das habe ich gar nicht mitbekommen, was hier passiert ist im Film. Weiß jeder, aber... Ach so, der Film. Ja, wir schauen noch einen Film, den ich tiefer vorher sehe. Ich sehe nur ganz viele blau gekleidete Männer, die sich wild anschreien. In einem blauen Schiff, unter blauem Himmel, am blauen Wasser. Ja. Sie wollten einen einfarbigen Film kreieren. Wie viele Blautöne können wir in einem Film machen? Vielleicht taucht Kaido Kid noch auf, in Blau. Mit Sicherheit. Ladies and Gentlemen. Also ich persönlich würde selbst zu Demo-Zwecken niemals eine Signalrakete abfeuern. Was das an Geld kostet. Ja gut. Das zahlen die jetzt klatschen. Die klatschen und zahlen. Super. Ja. Das Wer war weiß, ja auch, viel das die war ja auch das ist ja keine Demo, ne? Das war ja Ziel Alpha, das die jetzt anvisiert haben. Das war ja nicht als Übung markiert. Doch, noch ist es. Das nee, noch das ist Übung. Nein, das ist keine Übung. Ich finde, man merkt, dass es keine Übung ist, weil das ist Ziel ernster Alpha geworden ist. Das ist jetzt dieses Objekt, das dann auftaucht, was wir jetzt. Nee, noch nicht. Doch, das ist schon. Nachdem sie das zweite Ziel abgeschossen haben, merkst du, dass die Atmosphäre ein bisschen ernster wird. Ich weiß nicht, was ihr meint, aber ich rieche Spoiler. Nein, keine Spoiler. Nein, wir sind ja schon mittendrin. Ah, tatsächlich, ja. Oh. Wir sind schon ziemlich weit. Das war schon gesagt worden, okay. Also Conan hat gerade gedacht, also ja, irgendwie ist das Ganze doch ein bisschen zu realistisch für eine Übung. Ist bestimmt der Detektiv. Finde ich allerdings auch. Vor allen Dingen, wenn auch schon extra der Kapitän persönlich dort erscheint, das ist für eine Übung doch ein bisschen zu viel, oder? Als Übung angefangen und langsam wird echtes Arsenal abgefeuert. Für viel Steuergelder. Ja, spätestens jetzt ist allen klar, irgendwie... Schiff ist ganz schön schnell. Ja, sollte es auch sein, um... Schneller, als ich rudern kann. Ja, wie schnell ist denn so ein Schiff? Also normale Schiffe, die ich hier so an der Nord- und Ostsee erlebe, die haben so 20, 25 km/h maximal. Na, das dürfte etwas mehr drauf haben. Fast fort, ja! Wie links? Ich wollte rechts. Also, bam. Ja. Gleich bisschen Action. Obwohl, so viel Action kann es auch nicht sein. Es ist noch nicht viel gelaufen vom Film. Naja, 16. Minute. Huch. Ja. Warum greifen Sie? Ja, und wo sollen sie sich festhalten? Ich hätte auch mal gesagt, halten Sie doch, dass die Kinder sich irgendwie festhalten sollen oder so, ne? Irgendein Junge wird eingeblendet, komisch. Der muss sehr irrelevant sein. Vielleicht wird dessen Name noch vorgestellt. Warum greifen die einfach so ein fremdes U-Boot oder was auch immer an? Also, das U-Boot taucht auf dem Radar auf. Man weiß nicht, was es ist. Und sie dachten, es ist was Feindliches. Könnte feindlich sein. Man hat ja gefragt, hier identifizieren Sie sich bitte, aber U-Boot hat nicht geantwortet. Ah, okay. Aber es ist nur ein Schiffswrack. Aber wie sich Conan wieder so Sorgen gemacht hat um einfach so einen random Boy auf einmal, das war wieder so ein Ding. Oh Gott, ein Junge! Und wo sind seine Eltern, weißt du? Also, dass man das als Übung verkauft hätte, da wäre ich auch drauf gekommen. Jetzt ist doch ein bisschen Farbe dabei, mit Orange. Ne? Mit den Holland-Fans unter den Japanern. Oh, Mann. Ja, Gott, dieses Mädel. Einfach mal über Bord werfen. Ja, ja, da bin ich auch immer. Ich finde ihn jetzt schon sehr verdächtig. Wenn Conan also, über jemanden nachdenkt, ist es immer verdächtig. Ja, aber schon vorher fand ich, also weil... Ach, noch vor Conan, boah, Olli. Detektiv Olli. Olli ist der Detektiv auf hoher See. Ja. Ja, ich finde einfach, dass ich da ja, Philipp, große schon eine Sorgen Idee? Hast du schon eine Idee, Philipp, wer denn die Tiefe vor uns ist? Kokoro? Könnte passieren bei Film 9, weil Kokoro auch groß involviert. Ach so, Conan hat gerade gesagt, oh, eine Frau! So ich die, ja, das. Ja, Kokoro. Er versucht's jedes Mal wieder, ne? War er schon erfolgreich? Nur unter uns in der Version von Conan. Ein Beweisfoto. Wie die alle dastehen, ey. Erinnert mich so ein bisschen jetzt das Ganze an Japan-Tag und so. Fotos machen. Cosplayer fotografieren. Oh. Ja, dann mach doch. Denn nicht, man sieht das, wenn man so zoomt. Ich wollte gerade sagen, irgendein Grund muss es doch haben, dass Conan nicht mit aufs Foto will. Naja, und außerdem könnte das Foto ja der Organisation in die Hände fallen. Naja. Naja. Nur wenn sie es auf einer bestimmten Internetseite veröffentlichen. Achtung, sie hat gesagt, sie kocht für die Besatzung. Ja, in dem Outfit, aber glaube ich nicht. Vier Streifen am Ärmel. Dann hätte und sie vor allen Dingen alleine, ne? Für die ganze Besatzung. Ja, deswegen die vier Streifen da. Meisterköche, ne? Meisterkocher vorher sehen, ja, ja. Achtung, es werden noch viele auf hoher See bei uns Spieler folgen heute. Ja, John Schlenzler, wir sind ein Partner vorher sehen. Aber ehrlich gesagt, ich finde die voll Partner cool. Vorsehen. Da hat er echt mal eine gute Idee gehabt. Ja. Wenn da der Marketingmanager war. Also im Gegensatz zu Sonoko finde ich die echt nicht hässlich. Es werden sich noch eins nützlich erweisen. Ach, der Professor auch mal wieder. Natürlich liegt das Telefon schon direkt vor ihm auf dem Tisch. Ja. Er rechnet jederzeit damit, dass er ein paar telemetrische Sachen nachprüfen darf. Ei hat jetzt ihr iPhone bedient. Ei, ihr iPhone? Aha, Olli, ja. Weil es ist ja ihr eigenes Phone, deswegen. Ach so, ja. Hat sie ihren Namen. Ihr eigenes, also Ei hat ein eigenes iPhone, ja? Eieiei. Eieiei, ja. Man sieht gar nicht, was es für ein Handy ist. Also man, als Kenner könnte man es schon erkennen. Ich weiß es jetzt aber auch selber nicht. Ich glaube, es war ein Samsung-Ei, oder? Ja, darauf finde ich es auch so gut möglich. Also ein Amung. Und wieder blau auf blau. Und schwarz und grau. Es hat schon so eine mysteriöse Atmosphäre. Ja, jetzt haben sie Conan entdeckt, ne? Ach. Ja. Genau. Conan hat jetzt telefoniert und Handys sind ja verboten. Und dieses Schiff kann mehr, als man denkt. Ja, wer ist dieser X? Mr. X. X-beliebige Verdächtige. Pokémon X. Y. Oh. Ja. Also Russland schon mal nicht mehr. Die bekommen keine Ägis mehr. Ja, die typische Ausrede mit der Toilette. Kennen wir alle. Aber schon dreimal, oder? Also erstaunlich. Ja, also langsam überspannt den Toiletten-Joker. Deswegen kommt Ran ja jetzt auch mit. Mist. Genau, ja. Zorro. Zorro ist noch... Non. Ah, und die typische Rückblende. Also mir kommt so vor, als das ganze vorige Leben von Shinichi hätte nur in diesem einen Vergnügungspark stattgefunden. Oder wir bekommen einfach immer mehr, bei jedem Film, mehr Inhalt von diesem Abend im Vergnügungspark. Ja, und zwar nur in Film. Nur in den Film. Ja. Und nur in, ja, also... Er war in der Realität, also im Manga, einmal im Vergnügungspark, um da von den Männern in Schwarz niedergeschlagen zu werden. Aber den Film war schon 30 Mal da. Ja, und das ist alles derselbe Abend, ne? Und irgendwann hat man den ganzen von Anfang bis Ende. Ja klar, geht immer dieselben Klamotten an. Man kennt den ganzen Tag dann, und ja. Und sind sie nicht auch im vierten Film in diesem Park hier bei den Springbrunnen gewesen? Ja, sie sind oft genug in diesem Park drin. Der beliebteste Freizeitpark ganz Tokios. Ja, und der Einzelne. Weiß man nicht. Sie gehen ja nur in den. Es sieht so aus, so eben. Oh. Suchen, ja, ja, Suchen, Ich habe mein Portemonnaie verlegt. Lascha neben dem Arm, ne? Hab ich schon. Oder ich habe neulich im Fernsehen gesehen, dass man mal in fremde Räume reinschauen soll. Der erste Einsatz der neuen Visitekarte. Die Chefschiff, schau mal. Die Chefschiff mit I. Die Chefschiff. Hallo, ja, hallo. Wurde von Kogorau entworfen. Ach so, ah. Oh, hey G mit dabei. Ja, mit älterem Telefon. Ja. Das typische Klapphandy darf nicht fehlen. Nein, darf nicht. Aber ja, macht das so ein Fable scheinbar. Hatte Conne nicht mal so ein, ach nee, das war Ran mit dem Ohrring-Telefon, ja, ne? Das hatte er. Ja, genau. Mal. Aber es gehörte ja Conne, ja, okay, oder? Ich hab mich gerade gewundert, warum er das nicht benutzt, aber ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen komisch. Kasua ist auch mit dabei. Logischerweise. Ja, wenn Heiji dabei ist. Ja, wenn Heiji da ist. Ich sie einfach spontan immer in jede einzelne Präfektur in Japan fahren. Ja. Studenten, ne? An den Oberschüler. Pff. Naja. Okay, sein Vater ist immer ein Polizeipräsident. An Schotter wird es ihm nicht mangeln. Ja, die haben auch, suchen auch sehr gründlich. Einmal kurz. Ja. Riecht nach einer Gehaltserhöhung. Wie man es erwarten kann von solchen Ethics-Mitarbeitern. Wirft ja schlechtes Licht auf die. Ja. Conan zerstört deren Image. Ja, der Meisterdetektiv. Auf hohen See? Ja. Das besagte Körperteil. Naja, ein bisschen Fachlichkeit muss man noch bewahren. Als ehemaliger Polizist. Immerhin kann er dumm schwänzen, ne? Muss man ja. Irgendwas muss man können. Ja, ich meine, so doof ist er jetzt auch nicht, ne? Nö, nö, nö. Niemals. Müll ansaugen. Ach, der Arm. Ja, Müll. Also die Erklärung ist idiotensicher. Ja, immer, ja, ja. Nein. Ach doch, der gehört mir. Oh, den hab ich vergessen. Ja, ach, der Arm, ja, das ist meiner. Ich hab mich schon gewundert, wo der hin ist. Ja, da gab es doch noch mal jemanden, der Arme gesammelt hat. Schnipp, schnapp. Oh, Koro hat Höhepunkt. Das ist ja krass. Unglücklicher Zufall. So viel Unglück an einem Ort. Boah, das sind so, ey, wie kann man da solche Animationen da reinhauen? Das ist doch schlimm. Sag schon. Halt die Schnappe. Oh, Helikopter fliegen. Ja, Demonstration. Ja, da bin ich schon vor 5 Minuten drauf gekommen. Ich meine, auf manche Dinge da, wenn man ein bisschen mitdenkt, kommt man davon selber auch drauf. Und vorhin hatten wir Demonstration. Ah, die Polizei aus Tokio. Wie ist es gehört? Also diesmal haben wir echt alles dabei, was Rechtsschutz angeht, was Polizei und so weiter. Ja, die Polizisten sind ja immer mit dabei, also die typischen Verdächtigen. Megure, Sato, Takagi, Shiratori, Chiba. Jemand vergessen? Ich glaube, das waren alle, ne? Selbst jetzt muss man doch merken, dass da was nicht stimmt. Ich meine, welcher Vater lässt sein Kind alleine da rumlaufen? Was soll jetzt noch in Ordnung sein? Den Scheiß ist so wert! Holy shit. Sehr verdächtig. Jetzt ist ja wohl schon fast alles klar. Du wirst sterben, wenn du es erzählst. Und ich auch? Als ob Connor nicht wüsste, was das für Pillen sind. Aha, aha. Das ist mehr Apotoxin. Ja, das hatte ich. Genau. Das Gegenmittel. Ja, genau. Volle Dinge, das Gegenmittel. Er ist der Organisationsboss. Ich sehe schon kommen, dass er heiß diskutiert so. Im Forum. Das wäre mal eine Theorie. It's just a theory. A shame theory. Thanks for watching. So schaut ihr nicht, oder? Ah. Ihr müsst mal mehr englischsprachige YouTuber abonnieren. Also gute. Hey! Es erinnert mich jetzt auch stark an den einen Film, wo die mit dem Motorrad durch die Gegend gekurvt sind, den ganzen Tag. Oh Mann, das war auch schrecklich. Schrecklich animiert. Ich glaube, Film 7 war das, ne? Ja. Die Kreuzung des Labyrinths. Ja. Ja, genau. Das war ja auch richtig schrecklich, kind. Ja. Ja, ich kann mich erinnern. Ja. Oh. Es ist ein... Es ist ein Junge. Es ist eine Frau. Dum-dum. Ist das Blut? Ja, meinst du's? Sieht stark danach aus, ne? Du mal wieder. Mein, bei den anderen 500.000 Opfern, die Heiji schon gesehen hat, hat er sich nie gefragt, ob das Blut sein könnte. Oder wir haben es nicht mitbekommen. Oder so. Wie die Kleidung ja. im Wind weht. Ja. Ist ja alles dabei, die Küstenwache. Ein bisschen Polizei. Übertrieben, naja. Naja. Auf dem Blu-ray sieht es vielleicht sogar gut aus. Ich habe mich eben gefragt, als Kasua die Dose geschüttelt hat, warum? Ich meine, jedes Mal, wenn man eine Dose schüttelt, dann läuft sie doch über. Es sei denn, es ist Wasser drin. Sieht sie dann auch aus? Ich denke nicht. Also, wer kauft schon Wasser in Dosen? Sieht nach einer bekannten Cola-Marke aus. Endlich was zu essen. Ja, könnte sie, definitiv, ja. Es ist möglich. Schwache Blase hat ja unser Held. Vor allen Dingen schon wieder, ne? Müsst ihr mal mitzählen. Steht da hinten ein Faxgerät? Sieht ein bisschen danach aus. Ja. Ist gar nicht aufgefallen, die anderen Male. Jetzt ist mir auch aufgefallen, ja. Da könnte Conny noch was hinfaxen mit seinem Lunchbox-Faxgerät. Muss im Intro, ne, immer schön gezeigt, aber im Film ist ja noch keine Verwendung gefunden. Nostalgiefaktor. Ja. Ah, oh, ja. Shinichi, ja, wie immer. Er hat seine Baker Street Gang Boys. Wow. Oh. Super. Ja, super. Oh, Mann. Ich find's lustig, wenn sie sagen würde, falsch packen. Idiot kann ja jeder sagen. Nein. Oh, ein Klapphandy, das zweite. Und hier finde ich in dem Film, macht Klaus-Dieter Klebsch, a.k.a. unser Inspektor Mentorell, sehr gute Arbeit. Finde ich. Ich mag seine Stimme dieses Mal sehr. Ah, Kogoho weiß alles. Und jetzt schon mal die Erklärung gleich. Genial. Jetzt. Klingt plausibel. Ja, für seine idiotischen Kollegen scheinbar ja. Komm, ich nehme dich mal hochgefahren. Genau in der Geschwindigkeit, mit Sicherheit. Wo sind die denn da? War das Japan? Ja. Habe ich gar nicht so erkannt. Ja, Japan. In welche Ecke? Das wirst du nachher noch sehen. Hey, und so. Ah, okay. Dann warte ich geduldig ab. Ja. Ja, wir wissen ja von der Küste von Meisterung. Aha. Die Köchin. Die haben drei Streifen. Vier. Verfolgungsjagd, das ist ja... Ja, spannend. Hm. Hä? Was? Aha. Auf die Millisekunde genau. Als ob man sich da so leise reinschleichen könnte. Ja. Auch sein Ausatmen eben war nicht schon ein bisschen zu laut. Laut, ne? Ich dachte auch. Und der trifft, ja, genau. Das finde ich gut diesmal. Mit dem Lautsprecher. Ja, stimmt, ja. Also, was ist gut? Besser als sonst. Wenn sie den gefunden hätte, mein lieber dann Mann. Dann wäre ein Duster hier, ja. Ja, aber sie hatte ja gerade die Vorstellung, dass der Kapitän kommt. Nichts. Aha. Ah, jetzt haben sie es gemerkt, ja. Aber immer die passenden Gadgets dabei für jeden Film, ey. Ja, muss sein. Braucht man. Ja, erst lädt es so schnell und dann auf einmal so langsam, wo sie angelaufen kommt. Mr. X. Bestimmt zu Barock hier. Wer weiß. Ja, könnte sein, ne? Vielleicht Narben-Akai, weil er ein X-förmige Narbe hat. Oder Gin. Weil Wodka. Nee, weil der Organisationsboss ja auch an Bord ist. Der kleine Junge. Ach, du weißt doch Bescheid. Der Käfer. Diese Geheimniskrämerei, echt schlimm. Sie hätte doch sagen können, dass sie die Köchin ist. Ja, ich meine, das ist der Kampf zwischen den Behörden, ne? Ganz normal. Ja. Ich kenne das mit den bürokratischen Schreibfarben. Alle wollen alles haben. Ist ja auch mit FBI und CIA nicht anders in der Serie. Ja. Ja. Natürlich, aber nur für Englisch wird gefördert, ne? Überall. Auch in unserem Connercast. Ja, außer heute. Ja, heute ist eine Ausnahme. Ja, wir haben sie nicht gefördert. Aber sonst gefördert. Ich glaube, wir brauchen auch mal eine gesetzliche Frauenquote. Hatten wir jemals 50% oder mehr Frauen? Nein. In einem Cast? Ich denke auch nicht. Aber ich bin offen, also ich mach gerne mal einen Cast. Ja, das glaube ich. Natürlich ohne Warum Hintergedanken. Du so? Oh mein Gott. Welche Hintergedanken? Da kommt also, der Kokoran in unserem Kevin durch. Ich wollte gerade sagen, Also hier. Geschont ist eben geschont. Eines anderen Landes. Und welches? Na, Holland. Ah, stimmt. Ja, Holland. Mhm. Du erinnerst dich an die orangenen Westen? Ja. In der Tat. Ein typisches Bild. Kokoro mit Conan in der Hand. Ja. Kann man ihn so einfach hochheben? Der wiegt doch schon auch 40 Kilo. Ja, klar. Nee. Ja. 30. 20. Keine Ahnung. Ich aber eine Hand hochheben, das ist schon... Ja, die Klamotten sind auch nicht strapaziert, sind sehr reißfest, ne? Weiß ich nicht, ob das nicht eventuell überstrapaziert. Kokoro ist einfach stark. Ah, jetzt sehe ich Japan. Also die Thematik von dem Film ist schon echt interessant. Ja, ist ziemlich ernst diesmal. Kann ich mir auch gar nicht so vorstellen, dass es halt noch so ist. Sag mal, will der nicht Conan irgendwann mal runterlassen? Nee, er will seine Muskeln aufbauen. Das Conan gar nichts sagt. Ach, du kennst es noch. Er denkt nach, da vergisst er alles um sich herum. Dem gefällt das. Ihr Deutsche, das alles Fußball, falsch. Einen Fußball hochhalten in der Luft. Was sind wir noch? Inspektor Tomei. Ah, jetzt. Oh, da war ja noch was. Ich dachte, er muss auf Toilette. Nee, er muss kaltes Curry essen. Wer alles auf diesem Schiff landet. Am Ende kommt echt noch Kaido Kid dazu. Und zu Baro Okia. Wo haben die das Zeug her? Ja, immerhin ist er diesmal auf dem Klo. Niemand versteht die Cloud. Aber das finde ich schon, also das ist doch so richtig dämlich, sowas zu machen. Wie kommt man darauf? Wie kann man solche Daten nur in der Cloud speichern? Ja, wie? Sagt es mir. Na, ich meine, warum? Wieso? Weshalb? Also, total. Naja. Ey, ich denke so noch an Sextape, ey, Mann. Die Cloud. Gott. Aber diesmal ist der Kommissar ohne Streifenhörnchen unterwegs. Ja, Mord spielt keine Rolle. Was eigentlich mit Megores Kleidung passiert? Ich glaube, die war schon in vorigen Filmen, ja, so dunkel, war, ne? Ja, genau. Ich war immer in Filmen grau, ja. Wahrscheinlich hätte man die sonst mit der Rettungsweste verwechselt. Aha. Dieses X. Jetzt kommt alles raus. Das ist die Szene vom Anfang, oder? Genau. Sofort wiedererkannt. Und dann kommt halt Stück für Stück jetzt erklärt, oder welchen Zusammenhang der Film jetzt mit dem Anfang hatte. Ja, so langsam löst sich der Nebel ein bisschen. Oh Leute. Aber bisher ist der Film wirklich sehr ernst gehalten. Und ja, nicht so actionreich. Erstaunlich ernst, ja. Vor allem, wenn man ein Snowden-Zeug und so im Kopf hat. Und dann hier mit Cloud-Speicher und Hackern und da was Geheimes und hier ja, was. Überhaupt nationale Sicherheit, ne? Ja, eben. Ich meine, wir haben hier. NSA. Wir haben hier keine Bombe. National Security Agency. Genau. Ich meine, wir sind ja hier nicht in irgendeiner Stadt, wo eine Bombe hochgegangen ist, sondern haben hier direkt mit der japanischen Verteidigung oder Streitkräften zu tun oder sind dabei involviert. Das ist dann natürlich immer noch eine Stufe höher, als wir bisher hatten, ne? Klar. Filme gehen ja immer eine Stufe höher als normale Folgen oder Kapitel. Auch ein schönes Handy. Ja, Con ist wenigstens jetzt aus dem Schneider. Gänsehaut. Ja, mir auch. Schön, wenn mal alle an einem Strang ziehen können. Wie viele Leute sich jetzt darum kümmern? Ja, wie viele Abteilungen haben wir denn jetzt involviert? Küstenwache, zwei Polizeipräsidien, vier. Kogoro. Ja, fünf Behörden. Conan ist auch eine Abteilung, oder? Conan ist ja wohl mindestens zwei Abteilungen. Aha. Also nach rund einer Stunde bin ich schon sehr erstaunt, wirklich, wie sachlich der Film agiert und wie wenig Action bisher vorgekommen ist. Der Film ist anders als andere Filme. Ich hatte es ja schon vorher von Fans gehört, dass der Film wirklich auf den Fakten basieren soll und dass es mehr um den eigentlichen Fall gehen soll als um die Action. Und bisher finde ich das bestätigt. Aber ich denke, es wird noch. Und gefällt dir das? Ich denke, es wird noch was passieren. Es fällt mir schwer zu folgen, wenn ich hier mit euch den Kommentar aufnehme. Glaube ich. Ansonsten ist es aber anders und eigentlich schön. Weil die Filme sollen ja eigentlich normale Conan-Fälle lang sein. Jetzt ist es mehr wie die Serie. Und wie die früheren Filme. Die ersten Filme waren ja vor allem auf die Fälle beschränkt. Film 16 war ja der Höhepunkt der Action. Als er da mit dem Solar-Skateboard oben auf dem Stadion da entlang und... Das war aber ein bisschen übertrieben. Ne? Aber ich finde auch, Film 16 hat halt zwischendrin diesen wirklichen Tiefpunkt, wo dann echt gar nichts war. Das ist immer schlecht bei Filmen, ja. Wir hatten ja beim Anfang bei 16 diese Bombe, ne, diese Spannung und danach war der Tiefpunkt und da war es dann doch ein bisschen langweilig. Das hält hier der Film 17 noch ein bisschen kontinuierlich weiter, die Spannung. Weil immer was passiert. Ja, jetzt kommt die nämlich. Womit man auch nicht rechnet. Die habe ich schon ein bisschen vermisst. Ja, die hätten noch zu Hause bleiben können. Ja, die tauchen aber in jedem Film auf, also müssen sie auch hier irgendwie mit dabei sein. Wahrscheinlich machen die noch irgendwas Falsches. Wo ist der Junge? Oh, ein alter Bekannter. Zwei sogar. Goro Otaki und Heizo. Heizo war ja Heiji. Das war Kommissar Toyama. Ja. Vornamen weiß ich gerade nicht. Shinshiro? stimmt. Eben hätte man von Sancho Park. Was Simon zu diskutieren hat. Dumm. Huch, wo laufen wir hin? War da was, wo wir gerade waren? Was sind das? Orangensaft und was Grünes? Ja. Oha. Limettensaft? Ja, Brokkolisaft? Keine Ahnung. Spinat? Sojasauce. Ja. Grün? Grün gefärbter Orangensaft? Ah. Tim. Und wer war zu dem Zeitpunkt nicht da? So, Conan weiß, wer Ex ist. Philipp, du auch? Nee. Oh. Sollte man das jetzt wissen? Doch. Ja, könnte man. Sollte man. Du wirst schon noch sehen. Dazu konnte ich wohl nicht gut genug aufpassen. Vor allem Kudo. Und Kazuha sitzt daneben. Ja, okay. Ach, ja, war ja vorhin auch schon als Agasa Shinichi angesprochen hat am Telefon. Ja, Agasa, also. Ja, aber ja, hat er von Heiji das stimmt, Handy bekommen. Auto, ja. Okay. Ja, ist nur ein Film. Nicht handlungsrelevant. Aber interessant finde ich ja diese zwei Schauplätze. Ne? Auf dem Schiff und dann da. Ja. An Land. Der verdächtige Mann. Oh oh. Mieser Trick. Die Brille verrät alles. So früh eine Überstellung. Krass. Danach kommt noch die Action. Oh. Ist es nicht so? Spion von irgendwoher. Ja, die nennen ja in dem Film kein Land, von wo der Spion kommt. Ja, aber normalerweise sagt er immer, ist es nicht so? Und dann sagt er den Namen des Täters. Ja, X. Ja. Aber weiß denn dieser Mann, dass er X ist? Ich denke nicht. Ja, er wusste ja nicht mal, dass er einen Namen hatte. Herr Amemiya. Er hat keinen Namen. Der Namenlose. Also ich weiß nicht, wer den kleinen Jungen synchronisiert, aber mir geht die Stimme sowas von derbst auf den Keks. Ja, ich fand die auch nicht so gelungen. Ja, wir finden es heraus und dann kannst du ihm eine E-Mail schreiben. Bitte synchronisiere nie wieder bei Detektiv Conan mit. Naja, ich meine, das ist ja so, der hat bestimmt eine Stimme, wo auch reinpasst, aber als mich, ich finde die Stimme einfach nur nervend bei dem Charakter. Am Ende hält er sich sogar dran und synchronisiert nie wieder mit. Dann bist du verantwortlich. Ja. Hab ich? Ach du meine Güte. Ist das jugendfrei? Da geht's ja ab. Wird ganz schön stürmisch. Wie sie wieder alle Bescheid wissen. Unglaublich. Ja, das meint man einen Zombie-Erfahrer natürlich. Ich kann die Stimme nicht abhaben. Ja, ich finde die auch ein bisschen. Kannst ihn ja nachsynchronisieren und dann ja, zu Kassé schicken. Ja, das könnte ich mal machen. Und die pressen dann die ganzen DVDs und Blu-Rays neu. Nee, und erstmal müssen noch alle bereits verkauften DVDs und Blu-Rays zurückgefordert werden, ne? Halt, Rückrufaktion, neue Stimme. Wir hatten den Film leider mit einer falschen Stimme ausgeliefert. Mut oder so, ne? Ah, genau. Schicke Bude. Würde ich nehmen. Schön, dass die drei auch dabei sind. Die sieht man ja nicht so häufig. Nee, selten. Oh oh. Da räumt jemand auf. Aber im negativen Sinne. Oh Mann. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn er aufräumt, da auf dem U-Boot. Ist es ein U-Boot, oder? Oder ist es ein Schiff? Nee, nein, ein Schiff. Schiff mit okay. U-Boot-Abwehr. Ah, okay. Genau. Alles in einem. Holy shit. In der Cloud wahrscheinlich. Nö. Nö, wir haben nichts mehr. Jetzt ist alles vorbei. Schade, wir müssen den Film hier beenden. Ja. Wir können mal zurückspulen und von vorne anfangen. Fortsetzung in Film 18. Das wäre es, ein Film-Zweiteiler. Boah, ein Jahr warten. Ne? Aber wäre schon eine Idee, ne? Ja, eine Idee wäre es, aber keine gute. Ein Film muss dann zugänglich sein. Ich hab gesagt, rein! Nein, ran. Stell dir das mal vor, Detektiv auf hoher See, Teil 1 und Teil 2. Wie bei den Anime-Comics. Ja, wie bei den Anime-Comics. Die erscheinen ja nächstes Jahr, 2015. Jawohl. Im August und September, oder? Glaub schon. Ich kann noch mal recherchieren. Darfst du gerne recherchieren? Also, laut einer Meldung, die ich geschrieben habe... Ja, 1 August und 2 September, ja. Kenne ich mich doch gut aus. Ja, gut gemacht, Philipp. Nein, ich darf wegen der nicht. Stimme. Jetzt weiß er auch, wer X ist. Zumindest, wenn er wieder aufwacht. 100 pro, ja. Wow, toll animiert. Ja. In der Tat, ja. Unfassbar. Haben sie alles gezeigt. Alles für diesen einen Moment. So 20.000 Länder, 1.000... Ja! Der Laster ist uns gelungen. Die wichtigste Szene des Films. So beim FLQ-Panel, ne? Ja, Da ist er. Oh Gott. Er kommt stolz auf uns war zu. Ich vor allem auf den Laster, den ich animiert habe. Das war knapp, ne? Und boom. Oh, oh. Wow. Und das Schiff, ja. Wow. Oh, ja. Unfassbar. Wenn du folgsam bist. Achtung, gleich folgt eine Szene, die man nicht verpassen darf. Ich winke vor allem auf dich, Philipp. Ja, ich schaue sie mir gerne an. Deswegen bin ich heute hier. Ah, oh. Also nicht mehr blinzeln, bitte. Was ist denn? Er hat gerade geschrien. Hilfe! Der Mann ist ein Spion! Hey, was ist denn? Ja, Ran braucht ein bisschen länger. Ja, ja. Oh. Das merkt man dann doch, oder nicht? Ja, also, naja. Ja, das dauert halt ein bisschen, ne? Wir wissen das, aber Ran ist ja... Ich möchte ja nicht alle Frauen über einen Kopf haben, aber... Ey, ich glaube, so bringt man die Frauenquote im Concast nicht höher. Oh. Naja, bisher hört keiner. Müssen wir Kevin vorerst rausschmeißen. Stimmt, wir sind an der Mitte des Films angekommen. Jetzt kommen wir zum Spoiler-Teil. Genau. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, jetzt sind wir die Schwarzen. So ein bisschen, ne? Achtung, Achtung. Ja. Jetzt geht's los. Action. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Wie sie genau ja. auf dem Geländer landet. Ja, klar. Jetzt geht das mit dem Realismus Weiner wieder los. Beinahe so wie Dragon Ball, ey. Genau, hier setzen sie diese schwarzen Ränder sehr stark ein. Die ganze Zeit. Die jetzt, oh, welche? Die Konturen der Gesichter werden dicker Ach so, gezeichnet. Ja, genau. Den aktuellen Anime-Zeichenstil aus Japan. Ich fand's ziemlich angenehm im Film. Ja, weil die auch nur hier eingesetzt so wurden, größtenteils. Drehen in der Luft. Oh Mann. Da hingen sie natürlich an einem Seil, sonst geht das natürlich nicht. Ja. Seile braucht ja. man am Schiff, ne? Zum Anlegen. Muss man haben. Also, oh, so. Naja, was ist das? Ich dachte, wenn welche Frauen zu angeln. Zu angeln, ja. Die Angelschnur kommt auch noch. Oh. Ja, das war jetzt immer Angeln, aber andersrum. Wahrscheinlich, ne? Wurde der Arm mit der Angelschnur abgetrennt. Oh. Und wieder switchen wir an Land. Und schon wieder geht mir die Stimme so auf den Geist. In der Shonen Sunday in Japan wurde der Spion ja damals mit den Fähigkeiten von Subaru Okiya, Bourbon und Masumi Sera verglichen. Also, naja, Ich glaube, mit Masumi Sere kann er mithalten, aber mit Okia und Bourbon weiß ich noch nicht so recht. Die Laster da schon wieder. Yukimoto. Yulimoto? Scheiße, ein Duell. Und das Schiff deckt der Karten. Ja, das U muss, glaube ich, lang gesprochen werden, damit es Mut heißt. Sonst heißt Yuki nämlich auch Schnee. Stimmt, Ame und Yuki, Regen und Schnee, ne? Aber ich fand das Wortspiel von Filmcard so genial und keiner hat es gemerkt von euch. Schiff, Ja, oh, selbst jetzt hast du es Karten, verraten. Ich wollte es mir nochmal anhören und selbst drauf kommen. Ja, er kann nicht den Topspin. Hat er nicht in Film 16 gelernt, wie man mit dem Fußball Ja, umgeht? aber nicht. War der ganze Aber Film ja nicht, aber umsonst? nur zur Seite, nicht nach oben. Hat er wieder vergessen. Er kann nur die Latte treffen, ne? Und zwar genau in Achtung, der Achtung, Mitte. Achtung, Achtung, Achtung, Oder? Achtung, ah nein! Kasu stirbt. Stirb! Ja. Spoiler! Ah. Kommt! Er wird sie retten. Feinde sterben! Spoiler! Genau. Alle drei sterben! Spoiler! Heiji bekommt dann ran und Conan bleibt bei Ei. Oha. Alles perfekt. Weil. Muss nur Kasua Ja, die sterben. schießen jetzt mit dem Teil da auf den Spion da, ne? Erstmal kommt der Fußball. Nicht mit mir. Also, es tut mir leid, also das muss ich echt kritisieren an dem ganzen Film. Das ist so schlecht. Ich meine, Action, klar, aber ich Das ist meine. voll übertrieben. Wie immer. Irgendwo gibt's immer diese übertriebenen Szenen. Bam, das da. Ja, Ja, das der ist 30 Meter hoch. Mit einem Fußball. Also ich meine, es tut mir leid, aber das war echt einfach nur. Erinnert ihr euch nicht mehr an den Fall, wo er die Power Kick Boots Ja. bekommen hat? Und er auch ein Ja, Megator aber das war, geschossen glaube ich, hat? nur im Manga. Ja. Ja, wahrscheinlich hat Professor Agasa die Kraft noch ein bisschen Ja. verstärkt. Ein bisschen, ja. Ja, Moment, Minimal. wenn die das getan hätten, dann hätten sie es am Anfang noch erwähnt, oder? Die erwähnen noch alle Änderungen, Mann. Ich wurde nur angeschossen. Jo. Hey, alles okay. Ich hab nur eine klaffende Wunde hier, ich verblute. Du holst mich voll. Ja. Laptops spielen in diesem Film auch eine zentrale Rolle. Ja, Hightech, ne? Ja, Allgemeintechnik, ja. Vorsprung durch Technik, ne? Oh nein, wir bekommen dafür Das kein Geld. war ein gesponsorter Kommentar. Oder bekommen wir dafür Geld, Kevin? Ja, das war ein gesponsorter Kommentar. 40 Cent. 40 Cent? Da Ja. müssen wir jetzt ein bisschen häufiger erwähnen, Ja, Vorsprung durch Technik. ne? 80 Cent. Ach, vom iPhone könnte auch noch was abspringen. Ja, Apple, ne? Apple, iPhone, Mac, Windows. Ja, haben die Windows auf den Computern? Unter Linux? Wellenrauschen? Wellenrauschen. Oh mein Gott. Gott. Oh mein Gott. Erinnert uns an eine andere Person. Ja. Wir wissen das Passwort. Also ich habe das Gesagte sehr gut verstanden, die Stimme da. Ja. Ja? Cool. Olli, du bist echt ein Held. Du sollst bei der Polizei in Japan anfangen. Du musst so sagen, Meitan Telefonan, Nintendo, DSU. Eieieiei. Da bist du dabei. Oi, oi. Ich spreche den du nächsten da? Neuen Charakter. Ich werde eingeführt. Genau. Aber erstmal synchronisierst du den kleinen Jungen da, den Lukas nicht leiden kann. Ich kann sagen, erst den kleinen Jungen. Ja, nein, den kleinen Jungen übernehme ich hier. Ach so. Auf mich warten größere Aufgaben. Ja, es sterben ja genug Sprecher von den Hauptcharakteren. Ja, leider muss man sagen. Mhm. Im Moment vor allem, ja. Eberhard Früther, ich möchte gerne an ihn erinnern. Sasu aus König der Löwen, Thaddäus Tentakel aus SpongeBob Schwammkopf und auch ein paar Charaktere aus Detektiv Conan gehen auf seine Kappe. Zum Beispiel der Bösewicht aus Film 12. Jetzt, wo Conan so überlegt, habe ich mit so einem Blitz gerechnet. Dass da dieser Gedankenblitz kommt. Ich auch. Hab immer damit gerechnet, jedes Mal, wo ich einen Film gesehen hab. Aber nichts da. Kommt doch eigentlich auch immer, oder nicht? Ja. Er hat sich verirrt und wir auch, ja. Und dann wechselt die Musik und dann geht's los. Aber nee. Ja, vor allem ich dachte eigentlich, ja okay, man hat X jetzt zugeballert, jetzt kann's aber zu Ende gehen, aber... Wir haben noch ein aber, Stück von Film übrig. Genau. Ja, wir haben ja noch ein kleines Problem, ne? Na? 90 Minuten? Zack. Ich hätte... Ein narkoleptischer Anfall. Naja, es geht ja auch nicht ohne, ne? Ja. Genau auf den Stuhl. Wie er da sitzt, so ganz lässig. Früher musste Conan ja Kokoho immer noch so hinpacken, dass er da irgendwie so sitzt. Ist das Ihr Ernst? Nein, er sitzt nur so als schlafender Kokoro da. Wäre lustig, wenn Kokoro mal so tut, als wäre er schlafender Kokoro. Und erzählt irgendwas. Ah, der Helfer Conan. Natürlich! Aber sicher doch. Jetzt weiß ich's auch wieder. Kennen wir doch alle. Nee, genau der. So, Philipp, ich sag, bekommt man auch geklärt, wie es zum Anfang kam. Haben wir schon geklärt Kommt oder wird noch Nein, das wird geklärt, jetzt wie gleich. er Okay. erzählt? Aha. Pass auf jetzt. Hier, genau diesen Satz, hey, was machen Sie da, hat man gehört. Ah. Oh, wo ist dran? Wo ist dran? Bei Shinichi. Ja, schön wär's. Dann wäre das ja jetzt zu Ende, glaube ich. Mit einem Film, der Oh. Abschluss. Aber das wird Aoyama nicht Nö. machen. Also, ein Film wird kommen im letzten Jahr, oder? Bestimmt. Ja, jedes Jahr kommt ein Ja, ich Film. meine aber am Ende, zum Ende. Ja, man könnte ja, keine Ahnung, die letzten zwei, drei Bände in den Film verwandeln, ne? Das geht ja. Das könnte man gut machen, Da ja. Material wäre ja da, wenn man sich da früh genug dafür entscheidet. Material hat ja genug. Der hat nur keinen Bock, was zu machen damit. Nein, die Anime-Produzenten. Der Anime hat ja so mit Aoyama nichts zu tun, aber wenn die Produzenten meinen, Ja, sie Moment mal, möchten. aber, ja, Moment mal. Der Ende der Serie. Da hat ja Aoyama schon einiges Ja, wird ja. mitzureden. Lukas meint, dass Aoyama das Ende ganz normal zeichnen wird Ja, als und die Manga. Anime-Produzenten sagen sich, hey, komm, lass uns einen Film als Abschluss nehmen und nehmen die letzten drei Genau. Bände und produzieren den als Film und nicht als Folgen. Das meine ich damit. Das wäre eine Möglichkeit. So, jetzt ist's nochmal spannend und ich habe wieder Gänsehaut. Ja, ich noch nicht. Ich hab da also am Ende, ich war auch am Ende, wirklich. Ja, ich meine, in Ja, so hohen Wellen. hochdramatisch. Also als ich das geschaut habe, auf der Animations mit Olli und Bianca, ich war so überhitzt und am Ende mit meinen Gefühlen und ich war Situation. So, dann habe ich angefangen mit Klatschen und haben alle anderen auch angefangen zu klatschen. Das war schön. Meinst du noch? Na. Ja. Aber ich war so angespannt bei diesen Szenen auch. Nee, also allein, dass man sich jetzt vorstellt, ich meine, Ran hat ja nicht mal mehr eine Schwimmweste. Die hat der X ja kaputt gemacht. Ja, eben, deshalb. Ich hab schon eine, aber eine kaputte. Ja, super. Besser eine kaputte als gar keine, oder was? Ja, oder? Wobei, das ist doch Gewicht. Ja. Kleidung ist auf hoher See immer schlecht. Sie soll sich am besten komplett entkleiden. Ja. Ja. Aber der Film ist ab 12, also wissen wir... Ist ja ein Spoiler, ist so, wenn der ab 12 ist. Da weiß man ja schon. Man hat nichts zu gucken, ne? Ja, also das endet der Film jetzt, ne? Also wir haben eh nichts mehr zu sehen. Wobei man auch... es wurde auch mal gesagt, man sollte seine Kleidung anbehalten, weil sie später ein wichtiger Wärmelieferant ist. Ja, später, aber jetzt ertrinkt sie ja. Oh, echt, Philipp? Ertrinkst du gerade? Muss sie ja, damit echt? Das spannend wird. Ach so, okay, Nur er hat keine Tränen in den Augen, ja. Ja, noch nicht. Er müsste doch der Erste sein. Er ist ein Mann. Er versucht verzweifelt, sie zu retten. Ja, indem er schon mal aus der Wäsche guckt. Hier, das rettet auch keiner. Oh mein Gott. Ich meine, wenn man das so sieht, wie sie von den Wellen da hin und her und... Wahnsinn. Also das... Dass sie so überhaupt. Habt ihr mir schon verraten, was passieren wird? Was denn? Sag ich nicht. Ich meine jetzt insgesamt so, dass ein Mensch so gegen die Wellen ankämpfen kann. Weil Wasser hat ja eine unglaubliche Kraft. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich an den einen Fall bei Detektiv Conan, wo die, bei den Mönchen waren und da den ganzen Tempel da geflutet haben. Oh ja, geflutet haben, ja. Wasserkraft. Juckte keinen, ne? Irgendwie so UNESCO-Weltkulturerbe. Ach, Wasser rein. Wand auf. Hauptsache, ich habe im Schlauchboot da meine Leiche über den Balken da oben liegen. Fertig. Oh, was? Oh. Meitante Conan. Meitante Private Soi. Und alles spielt wieder miteinander zusammen. Das ist so genial. Ah. Ja. Obwohl los! Alles klar, Kinder. Ei, Captain. Also. Obwohl ich unsicher bin, ob die Uhr überhaupt noch funktioniert bei dem Wasser, was die schon abgekriegt hat. Ja, aber auch unter der Menge? Vorhin sagt er nur was von Menge Spritzer. Die Menge ist ja egal. Es kommt auf die Tiefe an. Umso tiefer du bist, desto höher der Druck. Okay, aber ein bisschen unter Wasser war Ran ja auch schon, ne? Ja, aber Ran wird hier mit der Wellen mitgezogen. Es gleicht sich also vom Druck her aus. Mehr oder weniger. Und außerdem ist sie gerade auf der Oberfläche. Ja, jetzt. Also so wie das jetzt eben dargestellt worden ist, ist das natürlich nicht in der Realität. Nicht! Ah, nicht? Ah, danke, Lukas. Also Lukas klärt uns auf. Ein Film nach einer wahren Geschichte. Ja. Das war auch typisch Detektiv Conan, dass irgendwelche Details vom Anfang, die damals unwichtig waren, am Ende noch wichtig werden. Ja. Ja, also, und das wissen wir, ja. Darum war uns ja klar, dass ja, alles wichtig Funkuhr, ist. Ne? Guck mal, die Detective Force haben doch eine wichtige Rolle. Hier müssen die den traurigen Teil übernehmen. Nochmal die Rückblende. Ja. Die Szene aus einem Leben. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Detektive Horsey, meinst du den Tiefer? Jetzt taucht gleich Gin und Wodka auf. Also im Tropical Land, nicht auf dem Boot. Vielleicht kommen wir mit dem Helikopter. Kaido Kid taucht gleich auf. Spoiler? Ran war in Wahrheit Kaido Kid. Holy shit! Was ist das? Hört sie das der oder was? Schrei. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja. Ja, ist gut. Ja, das ist... Ja. Der muss aber schreien können, du. Den will ich nicht neben mir haben, wenn er schreit. Kokoro ist jetzt taub. Unknown. Sehr schwach. Das muss ran sein. Nee, das ist niemand anders. Ah. Stell dir vor, die hatten jemand anderen, ne? Oh, ja, guck da mal. Oh, ja, zurück ins Wasser mit dir. Wir suchen jemand anders. Wer bist du denn weg da? Hast du den Film kaputt? Nochmal zurückspulen. Weiter geht's. Runter mit dir. Spiegel? Hör zu! Spieglein an der Wand! Mann. Naja. Ich bin ja schon aufs Ending gespannt, muss ich sagen. Mhm. Ja, das darf so auch sein. Weil das... Obwohl, ich muss erst gespannt sein, ob Ran gerettet wird. Nein, das kann ja, eben. Ja, ich will es wirklich nicht aktualisieren, aber Ran ist tot. Hat Aoyama schon übernommen, ne? Sie ist am Leben, das sieht man ja auch so. Oh, sorry, ist nur Schreibschuld. Ist tot. Ach, im Krankenhaus, ja? Ich hätte sie ins, zur Feuerwehr gebracht. Ich wäre erstmal mit ihr ins Kino gegangen. Oder ins Tropical Land. In den Vergnügungspark. Oh. Und Hauptsache noch eine goldene Karte mitgefischt, ne? Da, das Gesicht schon wieder, diese Zeichnung wieder. Ja, diese Zeichnung. Ja, auf die habe ich die ganze Zeit im Film gewartet. Weil im letzten Film kam die ja so ziemlich am Anfang bei oder in der Mitte. Bei Film 16 war es dort, wo, als er zuletzt im Stadion diesen Ball gekickt hat, wo das Blut ein bisschen runtergelaufen ist. Ich finde das Lied echt genial. Bei Film 15 zum Beispiel war es dort, wo sie mit ihrem Schneemobil die Kinder abgeholt haben, mit dem Snowboard. Ja, wo genau. Er da diese Moralpredigt gebracht hat. Alles klar, Kevin. Kevin leiert einfach alle runter. Kevin scheint das Ending besonders gut zu gefallen. Namitano yesterday, one more time, don't wanna lie. Mehr Openings und Endings kennst du auch nicht, oder? Die Liebe kann nicht warten. Return to love. Oh, da war aber eben was falsch, ne? Nee, ganz ehrlich, das ja, Ende wunderbar. Ist mal auf jeden Fall. Wirklich wunderschön. Wie so ja. oft, wie so oft. Hat mir auch auf der Animation schon sehr gefallen. Es geht ja auch noch hier one jetzt auch noch time. Weiter, ne? One more time. Also jetzt hier die, jetzt kommt ja auch noch eine wichtige Szene, wo der Junge seinen Vater Ichido, wieder sieht. Ichido. Oh, Ichido. Oh Gott. Man kommt endlich one more time und hab ich ein falsches Lied nee, bekommen. Schon... Komm. Ja, nee, oder? Da kommt noch one more time rein. Ja, one more time. Ja! Ja! Nein, ja, alle! You and me! Da, das ist falsch. Die Kriegsschiffe fahren nicht unter der japanischen Flagge, sondern aus der kaiserlichen japanischen Flagge. Ja, ah, die auch da mit dem... Ja, genau, die mit den Sonnen, ja. Weißt du? Japan, das Land der aufgehenden Sonne, ja. Das war früher von der kaiserlichen Armee. Hast du gemerkt? Und die fahren eigentlich unter der Flagge und nicht unter der japanischen. Was heutzutage immer noch sehr kritisiert wird. Ich fand ja auch interessant, dass man auf jetzt hier auf diese Bilder hier so sieht, ja. Ne, die ja, ja, ich hab mich ja streng gefragt. Geheim sind eigentlich. Also das jetzt, ja, eben. Das Bild des CIC hier finde ich jetzt eher nachgestellt, glaube ich. Das ist nicht in dem Boot drin. Ich wollte gerade sagen, ja, könnt ihr auch nur ja, das Fake ist die richtige haben. Flagge, genau. Ah ja. Ja. Nö, ne? Ja, wir wollten mal in einem echten Elvis-Film, das machen wir hinten am ja, Pollen-Film genau. rein, ne? Ja, ja. Ich weiß, ja, da, ich fand daheim und ja. so, aber den hey, den Film Leute, schaut ja eh hey, keiner. Oh, das sind aber echt so schöne Bilder. Ja. One more time, one more vielleicht time. Vielleicht spekulieren die auch drauf, du bist zu früh vielleicht dran. Vielleicht spekulieren die auch, dass am Ende niemand den Abspann guckt. So wie bei den meisten ja. Filmen. One more time. You and me, woo! Oho. Aha. Ja, damit kann man auch aufräumen. One more time, one more time, one more time. Time after time, ne? Time after time, na na na na. Hier, da hast du gesehen, die Kanone hat geschossen. Boom. Das waren nur unsere Übungszwecken, Olli, nur Übung. Ja, aber die Möwen hat es verschreckt. Hier, das hat mich auch ziemlich an Japan stimmt, erinnert, ja. Mit den leuchtenden ja. Schiffen. Man könnte fast meinen... Oh, oh, ich sag ja, mal... Ja, wir hatten jetzt aufgepasst, welche Nummer hatte denn das Aegis-Kriegsschiff in einem Detective Conan-Film? Ja, das war ja die 2. Da müsst ihr den Film dann wohl nochmal schauen. Ja, auf jeden Fall. 170 würde ich... Schätzen. Animation produced oder by TMS Entertainment Company Limited. Copyright Gosho Aoyama Detective Conan Committee. All rights reserved. Nur ein Kratzer. Nein. Oh nein. Ja. Was macht man da mit ja, komm an, ja, ja. So macht man das. So, wie oft hatten wir diese Situation schon? Wer bist du? In Wirklichkeit? Ja. Irgendein Grundschüler. Conan in der Noah. Ja. Ah, Erstkünstler. Ach so, ah ja. Na dann. Lässt ihn gehen. Ja, also mehr wollte ich nicht wissen. Ah, 170. Ah ja, 170. Ja. Ja. Brauchen wir den Film nicht, doch noch nicht nochmal schauen. Ja, schade. Wunderbar, Junge, das habt ihr gut gecheatet, ey. Jetzt hätten wir ein Gewinnspiel einfügen können. Nee, wäre eine Frage fürs Conan-Quiz gewesen. Würde Marcel sagen. Ja, damit ist der Film dann vorbei. Ja. Wunderbar. Wie hat er euch denn gefallen? Noch eine abschließende Bewertung dazu. Ja, auf jeden Fall. Also da ich auch ein Resümee zu Film 16 nehmen kann, wo ich dabei war, Muss ich echt sagen, dass der Spannungsinhalt überhaupt durch den ganzen Film echt Ja. kontinuierlich hochgezogen worden ist. Manchmal ein bisschen abgeflacht ist, aber auch manchmal immer wieder manche Stufen wieder nach oben gegangen ist, was dann doch wirklich das Schauen des Films doch wirklich einmalig gemacht hat und auch echt gefesselt hat. Und im Ende muss ich sagen, dass ich dem Film, obwohl er wieder auf einem Schiff spielt, ich habe ja viele Meinungen vorher gehört, oh mein Gott, Detektiv Conan wieder mit einem Film mit einem Schiff, Ah. hatten wir ja schon mal, war ja nicht so prickelnd. War Ja, okay. und aber ich muss sagen, dass es diesmal echt toll war und ich gebe dem Film 5 von 5, was geben wir dem Film hier? 5 von 5 Visitenkarten. Das Ja, ist ich tendiere auch zu, also eher 5 als 4. Okay, Han und X. Der Kampf der Superlative war natürlich ziemlich kurios und unrealistisch, danke, unrealistisch. natürlich. Allerdings, Spannung top, Film top, Ran im Ertrinken top. Ich würde sagen, einer der besseren, wenn nicht sogar einer der besten Filme bisher. Nein, er kommt nicht an 4 ran und nein, an 15 sowieso nicht. Aber er war sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam und vor allem, wenn man ihn zum ersten Mal geschaut hat, unglaublich bewegend. Also ich habe das erste Mal und auch beim zweiten Mal am Ende beinahe geweint. Wirklich, ja, beinahe. Also ich meine, ran, holy shit, die stirbt ja was. Es war super. Und darum gebe ich ab an Olli. Top. Wie viele Punkte hast du denn Zwischen gegeben? 4 und 5. Aha, okay. Ja, also ich fand den Film auch richtig super. Einmal halt, wie ich vorhin schon zwischendurch gesagt hatte, dass eben auch die Szene wechselt zwischen Wasser und Land. Und dann sind auch sehr viele ja, Abteilungen, wie Philipp sagt, involviert. Also wir haben Polizei von Tokio, Viele von bürokratische Osaka, Experten, ja. also. Dann auch, dass der Film sich halt so mit einem ernsteren Thema halt beschäftigt und so. Also wirklich hat mir sehr gut gefallen. War mal was anderes. Und dann halt eben auch, also am Ende dann so, als es dann auf die Rettung von Ran ging, also ich saß so angespannt da, also sowohl in einem japanischen Teil als auch beim deutschen Teil war ich so angespannt und als es dann wieder dann doch dazu kam, also ich war auch den Tränen nah und ja, also wirklich ein sehr empfehlenswerter Film, müsst ihr euch unbedingt anschauen, auch ohne den Kommentar dann nochmal. Und deshalb vergebe auch ich die volle Punktzahl von 5 von 5 Kriegsschiffen. Alle sehr hoch hier. Ich muss da ein wenig tiefer greifen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich den Film hier das erste Mal mit euch zusammen gesehen habe und ihn nicht in seiner Gänze und Fülle genießen konnte. Deswegen möchte ich nur 4 von 5 Xen vergeben. Kann ich verstehen. Ja, ich fand es sehr schön, dass er mal sich auf den Fall an sich bezieht, hatte ich ja schon gesagt, und nicht so sehr auf die Action aus ist, was ja bei den vorigen Filmen immer kritisiert wurde. Jetzt ist es aber trotzdem ungewohnt, dass es mal um den Fall nur geht in einem Detective Conan-Film und fast gar nicht um die Action. Ich hatte da eigentlich mit ein bisschen mehr noch gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Aber nicht als Kritikpunkt, sondern ist eben ungewohnt für einen aktuellen Detective Conan-Film, war ja bei den früheren Conan-Filmen eher der Fall. Und ansonsten hattet ihr die Punkte schon angesprochen. Das mit Ran war natürlich unrealistisch. Ihr werdet gemerkt haben, was alles nicht passieren kann in der Realität. Aber an sich trotzdem ein toller Film. Genau wie bei dir, Kevin. Einer der besseren Filme, würde ich auf Ja, jeden auf Fall sagen. mindestens, ja. Ja, Also auch wenn meiner er nicht Meinung an nach. meine Favoriten rankommt. An meiner auch Das nicht. ganz klar. Ja, aber trotzdem unter den Top 5 oder so kann man ihn auf jeden Fall ansiedeln. Und ich werde ihn auf jeden Fall nochmal schauen, dann ohne Kommentar und vielleicht werde ich mir den ganzen Kommentar von uns nochmal dazu anhören. Ist ja immer mal ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja, zum Schluss wollte ich euch nochmal fragen, weil ich habe das nicht getan. Es gibt ja jetzt seit einigen Filmen immer so eine Pilotfolge oder eine Prologfolge dazu. Zu dem Film war es jetzt hier die Folge 694. Die verschwundene japanische Süßigkeit aus dem Traditionsgeschäft. Hat es einer von euch Ja. angeschaut, zufällig? Ich hab's gesehen, ja. Ja, wie sieht's da aus? Wie ist da der Zusammenhang zu dem Film? Naja, also. Oder gibt es überhaupt einen Also, es Zusammenhang? ist So bei den neueren Preview-Episoden ja mehr so, das ist mir dann auch bei der 18. Episode aufgefallen, also zum 18. Film dann, ist es bei den neueren Episoden eigentlich eher so, dass die Folge an sich eher unabhängig davon ist. Und jetzt in unserem Fall ist es halt, dass die beiden Kommissare halt aus, wo kam der? Shinjuku? Ja, ich Also glaube. halt der mit dem Streifenhörnchen und sein Kollege, die haben halt auch dort schon ermittelt, in dem Fall mit den Süßigkeiten. Und ja, es wird halt, glaube ich, nur mal kurz halt angesprochen, dass sie halt da sind, weil sie morgen mit dem Kriegsschiff fahren werden. Und aber ansonsten hat der Fall jetzt nicht wirklich was So damit wie zu immer, tun. Halt ja. nach dem Ending kommt dann Ja, noch mal eben. so ein Schwenk, wo dann halt gesagt wird, uns war noch nicht klar, was uns in Wirklichkeit erwarten würde oder irgendwie sowas. Ja, aber ihr könnt ja, wie gesagt, auch im Booklet nochmal nachzulesen. Da ist nochmal ein kleiner Hinweis darauf zu finden, dass es eben Genau, diese genau. Preview-Folge gab. Ja, Kevin, willst du noch ein bisschen was zum Booklet sagen? Ob dir irgendwas eine Besonderheit aufgefallen ist, was wirklich rausgestochen hat? Also, mir ist, was ist aufgefallen? Ich fand dieses Mal das Reinschiff in Agatha Ja, besonders so blöd. früh auch Ja. und ja. Ja, genau. Und es war ohne, also früher war es so, man hatte mit Spannung drauf gewartet, aber man hatte nicht mal Zeit, Zu überlegen. daran zu denken. Oh, jetzt kommt ja noch ins Rätsel. Es war ja schon Ja. da von Anfang an. Ja, es wirkte Zum halt eher nach dem Motto, ja, Hauptsache Wir es war brauchen Zeit. drinne. Ja, Ja. genau. Irgendwo mal rein, wo es noch Hat man nicht die stört. Schriftzeichen gesehen? Muss ich jetzt mal ehrlich fragen? Nein. Nein, man hat die Weil. Schriftzeichen nicht gesehen, deswegen war das auch Und das ziemlich ist ein Problem, verwirrend. ja? Und Das ist Conan ein sagte Problem. auch einfach nur, ja, es ist der Hals, glaube ich, Nee, war es. Es ist der Hals, die weil. Hüfte, Ich weiß glaube gar ich, nicht, ne? was es war. Die Hüfte, ja, genau, die Hüfte. Genau, Die Hüfte, Hüfte. ja. Die Hüfte. Weil Ja. das. Und dann Also war es es waren auch so. Hals, Brust, Bauch und Hüfte. Ja. Ja, War genau. zur Und dann Auswahl. sowas. Und Hüfte Und dann stimmt. stand im Booklet, ja, es wurden die Schriftzeichen dazu eingeblendet. Aber Genau. die habe ich. Also im Booklet sind meine Schriftzeichen. Aber nicht im Und Film, ne? Schriftzeichen im Film selber gab es nicht. Nein, Nein, im habe ich Film keine nicht. gesehen. Ansonsten aber wunder, wunder, wunderhübsches Booklet mal wieder. Hat mir viel Spaß Genau, gemacht zum auch. Durchblättern. Es gab ja auch ein paar Filmszenen wieder dabei und auch ein paar Anspielungen auf Crossover, auf Lupin, auf Kaito Kid. Hat Genau, mir wenn ihr euch die sehr viel Verpackung Spaß mal gemacht. anschauen wollt, wir haben auch ein Unpacking-Video dazu gemacht, beziehungsweise Kevin hat das aufgenommen. Das ist auf unserem Oh, YouTube-Kanal zu ach, finden, oh auf Gott. Oh Gott. youtube.com/connenews. Da könnt ihr euch gerne anschauen, was denn so in der DVD-Version des Films enthalten ist und auch was in der Blu-ray-Variante drin ist. Ja, genau. Also wenn ihr Bock habt auf ein schlechtes Video, Ja, also reinschauen ich finde es auf jeden Fall auch empfehlenswert, weil also ich persönlich war, für mich war es das erste Mal, dass ich in die Blu-ray reingucken konnte, weil ich mir die ja nie kaufe. Ja, genau. Ich sag noch mal, also wir schauen wie immer in die DVD rein, was da drin mitgeliefert wird. Und erstmal schauen wir auch an die Blu-ray, die Kasey mitgeliefert hat. Und dann sehen wir ebenfalls zum Beispiel natürlich das Booklet, aber alle weiteren Details seht ihr dann im entsprechenden Video. Genau, und wo wir dann schon dabei sind, dann denke ich, kann ich direkt mit den Verweisen weitermachen. Möglicherweise. Genau, YouTube-Kanal hattet ihr ja schon gehört, ich kann es Ja. nochmal wiederholen, youtube.com/connennews, da findet ihr alle aktuellen Conan-Casts und auch, wie gesagt, das Unpacking-Video von diesem Film und auch von den vorigen Filmen. Und wir haben noch eine Facebook-Seite, facebook.com/connennews, twitter.com/connennews ist unser Twitter-Account. Auf iTunes ist der Cast zu finden als Conan Cast. Einfach in die Suche eingeben, da solltet ihr uns finden. Wir haben ein Wiki, conanwiki.org, ein Conan Forum, conanforum.org und unser Newsblog, conannews.org, wo ihr vielleicht sogar jetzt diesen Kommentar hier anhört. das war's dann. Ich bedanke mich für Lukas für die Teilnahme und natürlich auch bei Kevin und Olli, dass ihr heute hier dabei wart. Hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Audiokommentar. Ansonsten bis zum nächsten Podcast oder bis zum nächsten Audiokommentar. Tschüss. Ciao, ne. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es war wieder schön, hier zu sein und bis bald. Jo, macht's gut und viel Spaß beim Schauen des Films. Haben die nicht schon gesehen? Ja, aber wenn sie nochmal gucken ohne den Kommentar oder überhaupt, wenn man den Film, man guckt ihn ja öfter. Hab schon auch schon gedacht. Clemens würde sagen, bleibt sicher. Ja, Rosenstern auch. Okay, dann drücke ich mal auf Stopp.